승거 파리 꼬꼬 뛰어봐 그 승거 파리 꼬꼬 뛰어봐 그 승거 파리 This is the party for the law. Then you want to smoke your gun. That's the party for the house. Then it will be a fair. Party for the law. We are bound. We are single. Party for the law. We are bound. We are single. Party for the law. We are party. Jesus, du bist das Beste, was ich habe. Ich will dir dienen, weil ich dich mag. Du hast mich geschafft, du liebst mich, o Herr. Mit dir will ich leben, von dir will ich mehr. Jesus, du bist das Beste, was ich habe. Ich will dir dienen, weil ich dich mag. Du hast mich geschafft, du liebst mich, o Herr. Mit dir will ich leben, von dir will ich mehr. Body for the Lord. Body for the Lord. Body for the Lord. Body for the Lord. We are one, we are single. Body for the Lord. We are one, we are single. Jesus, du bist das Beste, was ich hab. Dir will ich dienen, weil ich dich mag. Du hast mich geschafft, du liebst mich, o Herr. Mit dir will ich leben, von dir will ich mehr. Jump. Party for the Lord. We are one. We are single. Party for the Lord. We are one. We are single.